Ihr hört Fermats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 81 mit Joe Batan, Ornette Coleman, Sir Lord Baltimore, Warpig, Link Ray, Sonny Sherrock, Joe DiOrio, The Shirelles, Maxine Brown, Paul Osher, und den Isley Brothers. Yeah. Die Isley Brothers oder vielmehr eine Version dieser Band existierte bereits seit Mitte der 50er Jahre als Gospelquartett. O'Kelly Jr., Rudolph, Ronald und der früh verstorbene Vernon. 1959 folgte dann mit Shout der erste Rhythm and Blues Soul-Hit des Trios und 1961 Twist and Shout, das durch die Coverversion der Beatles zum Welthit und Evergreen wurde. Seit 1969 hatten die Isley Brothers sich um drei weitere Mitglieder verstärkt, zwei Brüder und ein Schwager, die wir auch auf You Still Feel the Need von 1976 hörten, präsentierten die dritte Version der Isley Brothers sozusagen die Funk-Variante nach der Gospel-Variante der mittleren 50er Jahre und der Rhythm and Blues und Soul-Ausgabe der späten 50er bis Mitte der 60er Jahre. Der Sänger und Pianist Joe Bataan stammte aus Spanish Harlem und war seit Mitte der 60er Jahre als Latin Soul- und Salsa-Musiker unterwegs, der seit dieser Zeit Platten in Englisch wie Spanisch veröffentlichte. Wir hören What Good is a Castle von Joe Bataans 1968er Album Riot. Oh, Ebenfalls 1968 nahm der Altsaxophonist Ornette Coleman zwei Sessions mit der Rhythmusgruppe des im Jahr zuvor verstorbenen Tenorsaxophonisten John Coltrane auf. Von den daraus entstandenen Aufnahmesessions wurden zwei separate LPs veröffentlicht. 1968 New York is Now und 1971 Love Call, beide auf Blue Note. Neben dem Schlagzeuger Elvin Jones und dem Bassisten Jimmy Garrison hören wir den, wie Ornette Coleman aus Fort Worth, Texas stammenden Tenorsaxophonisten Dewey Redman. Der Titel, den wir hören, Broadway Blues. We'll be right back. nächsten beiden Titel bleiben wir in etwa in der Zeit um 1970, wechseln aber das Genre und wenden uns dem Hardrock bzw. frühen Heavy Metal zu. Die US-amerikanische Band Sir Lord Baltimore hatte ich schon mal in einer früheren Ausgabe von Framatz Musikalisches Fundbüro gespielt. 1970 veröffentlichten sie Ain't Got Hung on You. 1970 brachte auch die kanadische Band Warpig ihre einzige LP heraus, die wenig Beachtung in der USA fand. 1973 wurde sie erneut veröffentlicht, erweitert um zwei weitere Titel, die dann auch als Single ausgekoppelt wurden. Obwohl man vom Namen nach eine von Black Sabbath beeinflusste Band erwarten würde, waren Warpig vermutlich mit der Orgel näher am Klang und Stil von Deep Purple. Zum Abschluss des Sets folgt eine Live-Aufnahme von 1979, Live from Paradiso in Amsterdam, Link Wray, einer der Urväter des Hardrocks, mit She's No Good. for tomorrow. Leave her alone, or she'll bring you down hard. Don't play her game, if she tries to confuse you. Then you're just waiting for her love to abuse you. She's playing the game, to call out her name. She played for a fool. Who knows all the rules? Playing the game, but he's a game maker. She's from nowhere, but he's from Jamaica. She's a pusher, and she's trying to change him. But he knows all the rules, and he just rearranged them. Playing the game, you call out her name. She's playing for a fool. Who knows all the rules? Mit sich der rasant weiterentwickelnden Studiotechnik seit den späten 1960er Jahren waren 1986 und 1975 das Aufnehmen verschiedener Tonspuren nacheinander für professionelle Tonstudios kein Problem mehr. Es folgen zwei sehr unterschiedliche Beispiele von zwei sehr unterschiedlichen Gitarristen. Beide werden irgendwie der Schublade Jazz zugeordnet, wobei Sonny Sharrock, den wir als ersten mit Devil's Doll Baby hören werden, da eigentlich nicht so richtig hineinpasst, beziehungsweise er auch nicht im Jazz startete, sondern eher ein Rhythm and Blues Musiker war, der sich dann dem Free Jazz zuwandte. Das zweite Beispiel ist dem im Februar 2023 verstorbenen Jazzgitarristen Joe DiOrio gewidmet. Wir hören ihn mit Without You. Thank you. Die Isley Brothers eröffneten ja diese Sendung. Die hören wir gleich wieder, und zwar in der zweiten Variante, der Soul- und Rhythm and Blues-Variante 1961, Twist and Shout. Ich hatte es ja schon angesprochen. Davor hören wir allerdings The Shirelles, auch ein Favorit der Beatles, Oh No, Not My Baby aus dem Jahre 1964. Und nach den Isley Brothers kommt dann eine Live-Version von Maxine Brown, Oh No, Not My Baby, live 1968. Keine besonders gute Tonqualität, aber es ist interessant zu hören, wie diese Soul-Sängerin, die mit diesem Titel auch 4 Jahre davor einen Hit verbuchen konnte, live klang. Auf der Live-Aufnahme von Maxine Brown hören wir übrigens Bernie Worrell am Piano, dem späteren Keyboarder von Parliament und Funkadelic. I didn't believe a single word was true. I showed them all I had of faith in you. I just kept on saying, oh no, not my baby. Oh no, not my sweet baby. You're not like those other guys who lead you and tell you lies. Mama told me when not my baby. Here we go, Maxine Brown. When my friends told me you had someone new, I didn't believe a single word was true. I showed them all I had of faith in you. I kept right on saying, everybody, other guys will lead you on and tell me you lies. My mama told me when rumors spread, there's truth somewhere, and I should use my head. But I didn't listen to what she said. Oh No, Not My Baby wurde von Jerry Coffin und Carole King geschrieben und von den Shirelles zuerst aufgenommen, dann aber wieder verworfen, weil bei der Shirelles-Version alle vier Gruppenmitglieder abwechselnd den Hauptgesangspart übernahmen, was für die Gruppe ungewöhnlich war, da die Shirelles sonst nur zwei Leadvokalisten aufwiesen. Die Plattenfirma empfand dieses Arrangement zu verwirrend für die Hörer und ließ Maxine Brown das Ganze noch einmal aufnehmen. Oh No, Not My Baby ist mittlerweile ein Standard der Popmusik und der Soulmusik. Gleiches dürfte für Ode to Billy Joe gelten. Mitte der 60er Jahre von Bobby Gentry veröffentlicht und zum Hit gemacht, hören wir die 2000er Version des ehemaligen Muddy Waters, Mundharmonika-Spieler Paul Oscher zusammen mit Steve Geiger, Ode to Billy Joe. Paul Oscher hören wir an der chromatischen Mundharmonika. Das ist diese Mundharmonika mit dem Hebel, auf dem man alle Tonarten spielen kann, wenn man es denn kann. Das war Framatz Musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.